unter Führung des Reichspropagandaministeriums und tatkräftiger Mitarbeit des Reichspostministeriums sind in diesem Jahr drei wesentliche Aufgaben vom Rundfunk durchgeführt oder in Angriff genommen worden. Durchgeführt wurde zuerst die politische Eroberung des deutschen Volkes in fast 100 Riesenkundgebungen vom 30. Januar über den 4. März, den 1. Mai und den 1. Oktober bis zum 10. November. Riesenkundgebungen, in denen der Führer sich an das Volk wandte und in denen der Rundfunk der entscheidende Vermittler war. Der Erfolg sind die 92% Ja-Stimmen des deutschen Volkes für Adolf Hitler am 12. November. In Angriff genommen wurde die wesentliche Verstärkung der deutschen Senderenergien, deren erster Meilenstein die heutige Eröffnung der Großsender München, Stuttgart und Berlin mit je 100 Kilowatt ist. In Angriff genommen wurde weiterhin die zielbewusste Pflege der deutschen Nationalkultur und der deutschen Kunst. So geht der Rundfunk seinen Weg getreu dem Geist des Dritten Reiches, zielbewusst, klar und um auf die Verstärkungen vom heutigen Tage anzuspielen, weithin und kräftig hörbar. Er fühlt sich als Träger und Diener der deutschen Politik, der deutschen Kultur und des deutschen Volkes, dem seine Arbeit bisher geweiht und dem es auch in Zukunft gewidmet sein wird.